offered society something. And I felt like I really offered. Arsch. Anscheißen. Arsch. Affenschwanz. Anscheißen. Arsch. Arsch. Affenschwanz. Affenschwanz. Arsch. Affenschwanz. Affenschwanz. Affenschwanz. Anscheißen. Affenschwanz. Affenschwanz. Affenschwanz. Arsch. Affenschwanz. Arsch. To me. Bescheißen. Bescheißen. Bescheißen. Bescheißen. Bescheißen. Bescheißen. Bescheißen. Bescheißen. Bescheißen. Yeah.